Die letzten 2 Wochen waren die schlimmsten. Ich habe mit ein paar anderen Frauen zusammen auf dem Bahnhofsgelände gearbeitet und war dann ein paar Tage bei einem Putztrupp. Und wir haben beschädigte Waggons ausgeräumt und gereinigt. Und Arbeiter von der Reichsbahn haben sich um die Instandsetzung gekümmert, soweit das noch ging. Der Bahnhof selbst wurde ja nicht mehr angefahren. Und ich erinnere mich an einen Wagen mit Polsterbänken, der in einem Tieffliegerangriff geraten war. Durchgeblutete Polster und zerschossene Fenster. Es kam dann einer vom Instandsetzungstrupp und die Arbeit wurde eingestellt. Sie war ja völlig sinnlos. Vom Saarbrücker Hauptbahnhof fuhr kein Zug mit Wagen der Polsterklasse mehr. Aber für so etwas hatte man in diesen letzten Kriegstagen gar kein Gefühl. Wir gingen einer Beschäftigung nach, wir Frauen, ganz gleich welcher. Irgendwo stand dann immer eine Feldküche und es gab einen Schlag Essen. Und dann gab es plötzlich wieder Alarm und man rannte in den Stollen. Für Stunden oft saßen wir dort, immer im Halbschlaf. Nie war man richtig wach, nie schlief man richtig. Und dann endlich, am 21. März, rollten amerikanische Panzer durch die Trümmerstraßen. Und alles war endgültig vorbei.